was er mag. Schwarzen Hut fand ich sehr genial, weil er immer so einen schönen schwarzen Hut trägt. Hallo und herzlich willkommen zum 105. Conancast. Heute geht es um die Detective Conan Special Black Edition 2. Das ist ja der zweite Sonderband zur Special Black Edition. Da ist ja der erste Sonderband schon erschienen. Das war im März 2013, also schon eine ganze Weile her, dass der erste Sonderband hier in Deutschland erschienen ist. Jetzt haben wir den zweiten Sonderband, der erschien an Shinichis Geburtstag am 4. Mai 2017 hier in Deutschland. Die Special Black Edition Part 2. Oder Part 2, wie auch immer. Und die werde ich heute durchgehen. Mit dabei ist auch Bianca. Hallo Bianca. Hallo. Und ich begrüße Lasse. Hallo Lasse. Hallo. Und mit dabei ist auch Olli. Hallo Olli. Ja, hallo, ich grüße euch und lüfte meinen Hut. Wunderbar. Ja, wie gewohnt gehen wir zunächst einmal auf die äußere Aufmachung des Sonderbandes ein. Da ist ja im Vergleich zum japanischen Original nicht viel anders. Das Motiv ist genau das gleiche. Es ist ja mal wieder ein Sonderband, der auf einer japanischen Version basiert. Also den Sonderband gibt's auch in Japan. Nicht so wie bei der Shinichi Edition, Shinichi Returns. Welchen hatten wir noch? Die Sherry Edition. Ich glaube, das waren die drei, die momentan in Deutschland exklusiv erhältlich sind. Der Heiji-Sonderband kommt ja noch. Best in the West heißt er ja. Special Black Edition Part 2. Hier mit einem Punkt auf dem Cover. Ich weiß nicht so ganz, warum das in der deutschen Version so ist. Ist, glaube ich, im Japanischen so, aber ob man im Deutschen da einen Punkt dazwischen macht, Part 2. Naja, okay. Ansonsten sehr ähnlich gehalten das Cover im Vergleich auch zur ersten Special Black Edition, Gosho Aoyama, Egmont Manga. Und auch das Covermotiv ist genau das gleiche wie im japanischen Original. Mit dem Unterschied, dass im japanischen Original Jin und Conan hinter der schwarzen Mauer verschwinden, sozusagen nur in dem gelben Cover, grün ist das. Im Deutschen ist es anders, da sind die vorne ganz präsent, noch präsenter als im japanischen Original. Vermutlich, weil da im japanischen Original der Gosho Aoyama Schriftzug da unten ist. Gosho Aoyama Presents. Genau, den haben wir ja ganz oben hier stehen, über dem Detective Conan Schriftzug. Und was mich leider ein bisschen stört, ist auch, dass die Farbe von Detektiv Conan jetzt in so einem, vielleicht ist es sogar Scharlachrot, keine Ahnung, dunklen Rot, Weinrot gehalten ist. In der ersten Special Black Edition war es ja noch, ein richtiges Rot, keine Ahnung, wie man das nennt, ich bin nicht so der große Farbexperte, aber ein anderes Rot auf jeden Fall. Mich stört eher, dass das Rot im Schriftzug, das Scharlachrot, ein anderes Rot ist als in dem Part 2 und dem Egmont Manga Logo. Naja, also das Egmont-Manga-Logo und das Part 2 sind ja meiner Meinung nach eher so ein dunkles Magenta, wohingegen Conan wirklich in Bordeaux kariert da ist. Ich finde, das Magenta sticht ziemlich krass heraus, weil es auch so ein starker Kontrast zu diesem Türkisgrün ist. Das sticht so ein bisschen ins Auge oder... Ja, tut so ein bisschen im Auge weh, würde ich sagen, aber so gegen den Conan-Schriftzug an sich habe ich nichts. So ein bisschen muss sich der Band ja dann auch von der ersten Version unterscheiden, denn die normalen Mangas haben ja auch jedes Mal den Conan-Schriftzug in einer anderen Farbe. Also ich denke, daran liegt das auch, dass sie deshalb nicht nochmal dasselbe Rot verwendet haben. Ja, das kann gut sein. Hier auf jeden Fall ein andere Farbe. Naja, ich hätte es besser gefunden, wenn man da konsequent geblieben wäre und es gleich benutzt hätte, um auch zu zeigen, dass die Bände zusammengehören, nicht nur mit dem Part 2, aber ich denke, die Zusammengehörigkeit ist auch schon recht klar, dass man erst den Part 1 kaufen sollte, also den ohne Zusatz, die normale Special Black Edition und dann Part 2 oder Part 2. Ich schätze mal, Part 2 soll es ausgesprochen werden. Auf dem Buchrücken sehen wir Conan, diesmal vor einer schwarzen Wand. Im ersten war es ja noch ein bisschen anders. Da war ja noch ein blauer Hintergrund zu sehen. Dann auch wieder Detective Conan, Special Black Edition Part 2, Gosho Aoyama und der Egmont Manga Schriftzug. Und auf der Rückseite der Hinweis zu Mystery, eine kurze Inhaltszusammenfassung. Shuichi Akai im Schlüsselloch. Ich weiß nicht, warum man das hier so reingemacht hat. Naja, okay. Und dann noch der Hinweis darauf, dass das hier der zweite Sammelband ist. Also man den ersten gekauft haben sollte. Im besten Fall. Ja, und auch ein guter Teaser noch war, oder eine Zusammenfassung, was im ersten Band passiert ist und womit es jetzt sozusagen weitergeht. Das ist ja auch immer nicht verkehrt. Aber der Shuichi Akai, den man hier ins Schlüsselloch gepackt hat, das ist der, den alle kennen aus dem deutschen Anime, Episode 333. Das ist ja meilenweit vor diesem Sonderband gewesen. Ich weiß echt nicht, warum man den hier mit reingepackt hat. Naja. Man wollte Shuichi Akai im Schlüsselloch haben. Und das ist mit eins der einzigen Farbartworks, was es von ihm gibt. Ja, das stimmt natürlich. Naja, na gut. Im ersten Sonderband war Shinichi im Schlüsselloch, hier dann jetzt Shuichi Akai. Da fand ich das im ersten Band unpassender. Echt? Ja, warum ist da Shinichi drin? Weil er verjüngt wurde. Ja, und? Vielleicht die Leute, die die Organisation jagen quasi. Erst Shinichi, der jagt ja, jetzt Akai, wissen wir ja auch, dass er die Organisation verfolgt. Ja, habt ihr noch Wünsche für Band 3? Der dann ja am, glaub, 3. August 2017 war's. Da kommt dann Ei rein. Ja, das wäre natürlich auch eine Option. Naja, mal sehen, kommt natürlich auch drauf an, wann was für Fälle enthalten sind im 3. Sonderband. Wir haben ja erstmal den 2. vorliegen. Und ich würde sagen, wir schlagen einfach mal auf. Achso, hinten noch der Hinweis, natürlich 6 Euro kostet der Sonderband, beziehungsweise 6,20 Euro in Österreich. Schweiz weiß man wie gewohnt nicht. Und der Verweis auf egmont-manga.de. Ja, genau. Schlagen wir den Band auf, da sehen wir nochmal die Augen von Jin vorne. Gosho Aoyama Presents, warum auch immer man die Längungsstriche hier bei den O's mit reingepackt hat. Das erste Mal, dass wir diesen japanischen Schriftzug im deutschen Manga haben, Gosho Aoyama Presents? Nee, der war aber im ersten Sonderband auch schon. Meine ich auch, dass ich schon mal Gosho Aoyama Presents gesehen habe. Ja, stimmt, da war auch drin. Ja, genau. Und wenn wir dann eine Seite weiterschlagen, dann sehen wir nochmal die Übersicht, welche Charaktere denn hier so wichtig sind, wer hier mitspielt in der Special Black Edition Part 2. Das ist ja auch eine Neuerung im Vergleich zum ersten Sonderband. Hatten wir aber, glaube ich, schon auch in anderen Sonderbänden schon mal, dass hier die verschiedenen Charaktere vorgestellt werden. Ja, ich kann mal kurz aufzählen, wer hier vorgestellt wird. Conan, Shinichi, Ran, Ai, Kogoro, Sonoko, Professor Agasa, die drei Detective Boys, Heiji, Kazuha, Chiba, Takagi, Megure. Noch ein kurzer Auszug aus der ersten Special Black Edition. Auf der nächsten Seite geht es dann weiter mit Akai, James Black, Jody, Camel, Kir, Jin, Wermut, Wodka, Chianti und Korn. Und man merkt schon, das sind sehr, sehr viele Charaktere, die hier vorgestellt werden. Ja, ich weiß nicht, ob man, wenn man mit Detective Conan noch keine Berührung hatte bisher und den ersten Sonderband noch nicht gelesen hat, ob man dann hier so reinfinden würde. Ich fände es ehrlich gesagt sehr schwierig und ich würde auch hier an dieser Stelle schon empfehlen, vorher den ersten Sonderband gelesen zu haben. Bietet sich auf jeden Fall an. Aber hier nochmal, wenn man mit Detective Conan nicht so viel am Hut hat und einfach nur Detective Conan liest, dann wird man wahrscheinlich auch diesen Podcast nicht hören, aber okay. Dann ist hier nochmal eine gute Zusammenfassung, wer ist und warum man sie kennt und was sie so getan haben. Und finde ich an sich gar nicht mal so verkehrt, muss ich sagen. Also ich muss auch sagen, zu denen, die den Band, also den ersten nicht gelesen haben und generell Detektiv Conan nicht kennen, die würden von der Aufmachung dieses Bandes erstmal ziemlich erschlagen. Von den ganzen Charakteren, die am Anfang vorgestellt werden. Also das würde einige immer erstmal so ein bisschen überfordern. Deshalb würde ich echt raten, falls ihr den zweiten Band jetzt in der Hand haltet und ihr hattet wenig Ahnung von Detektiv Conan oder seid noch nicht auf dem Stand bis Folge 500 noch was, dann lest auf jeden Fall die erste Special Black Edition. Genau, ja, und wir sehen hier auch schon bei der Zusammenfassung der Akten aus dem ersten Band, dass da auch wieder die japanischen Bilder zu sehen sind. Das war ja im letzten Sonderband ja auch schon, oder in der Special Black Edition 1 war es ja auch schon so, hier auch wieder fortgeführt. Es wird auch dem ganzen Band so beibehalten werden bei den Sonderakten oder wie sie hier auch hießen. Ja, ansonsten finde ich die Zusammenfassung manchmal ein bisschen ja, fraglich, zum Beispiel bei Sonoko, dass sie am Boden geblieben ist, Mitsuhiko das Gehirn der Truppe. Naja, okay, aber ja, an sich eine gute Zusammenfassung finde ich, wer hier wer ist, man kommt wieder gut stimmt rein. Stimmt ja aber auch beides, ne? Also Sonoko am Boden, ja, schon irgendwie, weil sie geht okay. Ja auf eine normale Schule, was ein bisschen das lustig stimmt, ist dann manchmal, wie sie kommt und prahlt mit, ja, und dieser Freizeitpark, der gehört meiner Familie und dieses Anwesen, das gehört auch meiner Familie und so weiter und so fort. Andererseits lässt sie sich auch eher von Kogoro rumfahren, weil sie keinen Bock hat, dass dauernd Fahrer von ihrer Familie irgendwo rumstehen, die sie dann beobachten und sie geht lieber mit ihren Freunden ins Rahmenlokal, als in der Villa französisches Dinner zu haben. Da muss ich aber auch sagen, dass ich auch lieber mit meinen Freunden in ein Ramen-Lokal gehen würde als in ein französisches Super-Dinner, was weiß ich nicht, weil da schmeckt mir das Ramen halt einfach besser, egal wie viel Geld ich hätte. Ja, gut. Schlagen wir eine Seite weiter oder blättern um. Da sehen wir dann den Inhalt dieses Sonderbands. Es sind ja wieder, also der Band ist auch wieder genauso dick wie der erste Sonderband, wie die Special Black Edition 1, hat 512 Seiten, dementsprechend auch genauso viele Kapitel. Also wenn ihr wisst, wie dick der erste Sonderband ist, und der ist sehr dick, ich glaube, der dickste Sonderband, den wir überhaupt haben, wenn ich mich nicht täusche, jetzt Special Black Edition Part 2, genauso dick. Hier haben wir diesmal den ganzen Inhalt unterteilt in 4 Akten. Die Akten beschreiben die 4 Verdächtigen, die alle, oder 3 Verdächtigen und einen Verdächtigen der schwarzen Organisation, die alle Bourbon sein könnten. Hier geht es insbesondere um die Frage, wer Bourbon sein könnte, und hier werden entsprechend die 4 Verdächtigen vorgestellt. Akte 1 ist der erste Verdächtige, Subaru Okiya, dann Akte 2, der Verdächtige der schwarzen Organisation, ist der Mann mit dem schwarzen Hut, beziehungsweise Naben Akai, wie er auch bekannt ist. Akte 3, Masumi Sera, und ganz zum Schluss wird in der Akte 4 Toru Amuro verdächtigt, Bourbon zu sein. Genau, und wir gehen jetzt diese 4 Akten einzeln einmal durch, besprechen kurz, welche Fälle da in diesen Akten enthalten sind, und ja, gehen dann kurz auf diese ein. Und den Anfang werde ich machen mit der ersten Akte, da sind diesmal 2 Fälle enthalten. Ich meine, aus Band 60 ist der Einführungsfall, der zweite aus Band 61, wenn ich mich nicht täusche. Es geht ja, wie gesagt, um Subaru Okiya. Da fangen wir an mit dem ersten Fall, beginnt mit Rot, Weiß und Gelb, hier auch direkt schon zu sehen. Direkt zu Beginn wird auch das Mysterium aufgeworfen, das den ganzen Band uns über begleiten wird, nämlich ruft Jody Conan an, dass Kir einen neuen Spürhund der Organisation Wind bekommen hätte, nämlich Bourbon. Und ja, das beschäftigt Conan, und dann geht's halt gleich weiter mit einem Fall mit den Detective Boys, die in einem Fall der Brandstiftung ermitteln. Ich denke mal, ihr dürftet den ganzen Fall auch schon kennen, wie gesagt, aus Band 60. Genau, da kommt einer meiner Lieblingspolizisten, ist dort auch vor Ort, Kommissar Yuminaga, und unter den 3 Verdächtigen, die diese Brandstiftung getätigt haben könnten, ist unter anderem auch Subaru Okiya mit 2 weiteren Verdächtigen, und ja, es geht hier auch insbesondere um verschiedene Farben. Der eine ist der Gelbe, dann gab es noch den Grün, war glaube ich Subaru Okiya, wenn ich mich nicht täusche. Nee, und den Subaru Roten, ist der Rote. Der Rote. Ja, wegen des Feuerwehrautos, ne? Okay, jetzt. Richtig, weil er mal seine Pflanzen gießt. Ja, genau. Und der Rote dann noch, nicht wahr? Und der Gelbe war der Täter, und dann kommt es noch auf den Schwarz-Weißen. Ich denke, ihr dürftet den ganzen Fall kennen. Genau, das sind hier alle Kapitel drin enthalten. Dann geht's weiter mit einem zweiten Fall. In der Stadt sind verschiedene Papierflieger verteilt, die halt immer rumfliegen. Es taucht auch in den Nachrichten auf. Und dann ist eben die Frage, was mit diesen Papierfliegern los ist. Conan ermittelt in der Schule mit seinen Klassenkameraden in diesem Fall, und zeitgleich wollen auch Ran und Sonoko gemeinsam mit Subaru Okiya dem Rätsel auf die Spur gehen, denn Ran und Sonoko wollen bei Shinichima wieder das Haus putzen, was sie offenbar häufiger machen, sieht man ja immer mal wieder, und treffen da auf Subaru Okiya und sind gleich von seinen Detektivfähigkeiten begeistert und ja, sind eben auch diesem Rätsel um die Papierflieger, auf denen diverse Punkte und Striche markiert sind, auf der Spur. Und dann kommen sie eben dazu, dass es hier eine Geiselnahme ist. Ich denke, ihr dürftet euch auch an diesen Fall erinnern. Ein sehr, sehr schöner Fall, oder 2 sehr, sehr schöne Fälle, wie ich finde, stellen beide Subaru Okiya sehr gut vor. Lassen ihn auch etwas verdächtig erscheinen. Genau, am Ende nach diesen beiden Fällen gibt es noch die erste Sonderakte, wo der erste Verdächtige Subaru Okiya auch noch kurz vorgestellt wird. Mit den verschiedenen Punkten, was auch später im Band noch der Fall sein wird, mit den weiteren Verdächtigen. Hier zum Beispiel Alter, Beruf, Wohnort, Hobbys, was er mag, Merkmale und das Fahrzeug. Und dann sind hier noch diverse Fälle abgedruckt oder kurz vorgestellt, die eben auch noch wichtig sind im Zusammenhang mit Subaru Okiya. Da haben wir noch 5 weitere Fälle, die man halt in den anderen Bänden der regulären Serie nachschlagen kann, wenn man sich näher über Subaru Okiya informieren will und gucken will, wo dieser Verdächtige noch aufgetaucht ist. Viel mehr gibt es im Prinzip auch zu dieser ersten Akte nicht zu sagen. Es sind die beiden wichtigen Fälle von Subaru Okiya, die ja auch im Anime zu einem einzigen Dreiteiler zusammengezogen wurden. Subaru Okiya und das Doppelmysterium, was ja auch durchaus Sinn macht. Sie stellen Subaru Okiya sehr früh als Bourbon-Verdächtigen vor. Was das Gute ist an dieser Special Black Edition ist, dass uns das furchtbare Pacing von Detektiv Conan zu dieser Zeitpunkt erspart bleibt, weil wir ja Subaru Occhia, der Abstand zwischen Subaru Occhia und der zweiten verdächtigen Massa Miscera, zu der wir auch noch kommen, da waren ja 13 Bände dazwischen. Und dieses schlechte Pacing entfällt hier dadurch, dass wir diesen wichtigen Fällen so näher zusammen haben, was natürlich mit der größte Vorteil einer Special Black Edition ist. Und ja, für Subaru ist diese Fallauswahl natürlich perfekt. Genau, man hätte eventuell noch den Fall um den Meerhornfelsen mit reinnehmen können, aber ich denke, das wäre auch zu ausführlich geworden. Von daher die beiden Bände, die beiden Fälle hier tatsächlich nicht schlecht. Ist ja auch wirklich der Anfang von der Bourbon-Saga und man bekommt die am Anfang sehr gut dargestellt, worum es hier geht, nämlich darum, dass Bourbon aufgetreten ist und dadurch, dass Subaru Occhia Bourbon trinkt und halt in die Nähe von Professor Agasa bzw. Ai zieht, in Shinichis Haus eben, ja, kommt dieses ganze Mysterium erst richtig auf und die Bourbon Arc nimmt Fahrt auf, jedenfalls erstmal am Anfang, ja. Ja, vor allen Dingen haben wir ja auch schon sehr gut die Verdachtsmomente für Bourbon gelegt, weil ja am Anfang gesagt wird, dass er halt so ein Spürhund ist und mit dem zweiten Fall kriegen wir ja dann auch quasi zu sehen, dass Subaru Occhia ja auch so ein Detektiv ist und Kombinationsgabe hat und dadurch verhärtet sich natürlich der Verdacht, dass er Bourbon ist, weil er ja unter anderem auch die Aura der Organisation bei ihm spürt. Genau, außerdem gibt sein Auftauchen nun dem Leser viel mehr Spannung, denn man fragt sich, wie kann Conan eigentlich so naiv sein und diesen Typen in sein Haus einziehen lassen, damit er dann auch noch neben dem Professor wohnt und quasi jeden Tag einen Blick auf Ai hat. Also ich fand's ab da damals wirklich sehr spannend. Ich denke, einige von euch, die vielleicht noch nicht so weit sind, denen wird's genauso gehen. Vielleicht sollte man auch Conans Worte in dem Zusammenhang in Gedächtnis behalten, was er damals bei der Wermut-Konfrontation gesagt hat. Mein eigenes Haus wäre ein perfekter Ort, um Professor Agasa und Ai auszuspionieren. Genau, da frage ich mich, ob Gosho damals schon so weit gedacht hat, dass das mal der Fall sein würde, 30 Bände später. Vermutlich nicht. Nee, denke ich auch nicht, aber vielleicht hat er nochmal zurückgelesen und hat gemerkt, ach, das könnte ich ja gut einbauen, naja. Ob der dafür Zeit hat? Also Gosho hat ja für sonst nie Zeit. Aber es kommt ja später, wie wir in der Sonderakte sehen, da ist ja der Ausschnitt aus Band 65 mit wo die ja die Reifenpanne haben, Agasa und so. Da spricht Ais ja auch nochmal an. Du hast doch etwa nicht diesen Subaru Occhia neben uns einquartiert, um ein Auge auf ihn zu haben, weil du ihn verdächtigst, von der schwarzen Organisation zu sein. Wo Conan sagt, nein, was denkst du denn von mir? Du meinst die japanischen Panels hier, wo ich mich gerade gefragt hätte, was da wohl stehen soll. Aber okay. Genau. Ja, ist ja leider japanisch, sonst hätte man das noch gut nachvollziehen können. Aber der Text fasst es ja auch gut zusammen, muss man auch dazu sagen. Hätte es sich nicht rentiert, diesen Mehraufwand zu leisten, die Panels einzeln aus den Bänden rauszusuchen und einzufügen. Aber man muss ja sagen, die Panels, die haben die ja irgendwo auf dem PC liegen. Es gibt die Bände ja auch als E-Book mittlerweile und so weiter und so fort. Ob das jetzt so ein großer Aufwand ist, aber ist natürlich trotzdem ein etwas größerer Aufwand, den man kann ich so gut nachvollziehen, bietet ja nicht den großen Mehrwert. Von daher. Gut, dann machen wir weiter mit der Akte 2 versus Verdächtiger der schwarzen Organisation. Da haben wir auch wieder zwei verschiedene Fälle und die wird uns jetzt Bianca kurz vorstellen. Genau. Der erste Fall ist, wie einige ihn noch kennen, der berühmte Banküberfallfall. Nicht zu verwechseln mit den Banküberfällen, die wir schon mal in den Anfängen von der Detektiv-Conan-Geschichte hatten. Sondern nein, hier geht es darum, dass das FBI gerade in einem Liquor Store, also was haben wir hier gar nicht, so ein Alkoholladen, wollen sie Getränke kaufen und blicken auch eine ganze Weile auf eine Flasche Bourbon, was natürlich im Bourbon-Arc nicht fehlen durfte, und stellen dann fest, misst Sam kein Bargeld. Also geht Jody los zur nächsten Bank, will noch Geld abheben und ist in der Zeit tief traurig, weil sie ja immer noch um Akai trauert und wirklich in dem Moment, wo sie sich fragt, warum er denn so jung sterben musste, begegnet ihr auf einmal Akai. Oder zumindest jemand, der einfach nur so aussah. Sie versucht, diesen Typen zu verfolgen in der Menschenmenge, aber schafft es nicht, geht dann doch zur Bank und wird dort in eine Geiselnahme und einen Banküberfall verwickelt, wo sie zufälligerweise diesen Typen, der Akai sehr ähnlich sieht, noch einmal wiederfindet, da dieser auch unter den Geiseln ist. Nur mit dem Unterschied, er spricht nicht, er scheint sich an nichts zu erinnern und er hat eine große Brandnarbe auf der Wange. Die Detective Boys, die nur kurz pinkeln mussten, sind auch in dieser Bank und natürlich ergibt sich nun ein spannender Fall auch wieder etwas anderer Art, ohne Mord und so weiter. Und man hofft natürlich, dass es alle schaffen, lebend aus dieser Bank wieder rauszukommen, denn die Bankräuber haben vor, die ganze Bank mit den Geiseln in die Luft zu sprengen. Der zweite Fall danach behandelt auch wieder Jodys Gedanken darüber, sie hat doch diesen Akai-Typen wirklich gesehen, also sie hat sich das ja nicht eingebildet, er geht ihr nicht auf den Kopf, dabei müsste Akai doch eigentlich tot sein. Sie hat natürlich jetzt Hoffnung, dass dieser am Leben ist und bekommt, während sie in einem Kaufhaus sitzt, auch eine Warnung von irgendjemandem, dass es gleich auf jeden Fall gefährlich wird und sie doch besser verschwinden soll. Und zufälligerweise ist natürlich dieser Mann, den wir im Volksmund Narben-Akai nennen, auch mit von der Partie. Wer ebenfalls dort ist, ist Kogoro, der beauftragt wurde, einen Fall zu lösen, bei dem es darum ging, dass eine Person jede Woche rote T-Shirts zugeschickt bekam. Und diese Person, die diese T-Shirts verschickt hat, soll in diesem Kaufhaus irgendwie ausfindig gemacht werden. Auch da geraten wir wieder in einen Fall mit Bomben und Geiselnahme, denn die komplette Etage des Kaufhauses wird prompt als Geiseln genommen. Und ein Mann behauptet, man hätte ihn auf der Toilette niedergeschlagen und ihm einen Sprengstoffgürtel umgelegt. Die meisten, die den Fall gelesen haben, wissen, worum es geht. Den groben Ablauf will ich jetzt nicht verraten. Soll ja jeder selber lesen. Der Band ist ja jetzt auch ganz frisch raus, die Special Black Edition 2. Das sind ungefähr die beiden Fälle, die ausgesucht wurden für Akt 2 in diesem Sonderband. Ich würde vielleicht noch erwähnen, dass in dem letzten Fall mit dem Kaufhaus auch die Organisation mitspielt, was ja sehr zur Spannung beiträgt. Aber genau, ja. Ist zwar die Special Black Edition, aber die Schwarzorganisation taucht jetzt nicht so oft auf. Natürlich taucht Bourbon irgendwo auf, wo wissen wir noch nicht genau. Aber die Organisation ist auch mit von der Partie. Ansonsten haben wir ja nicht so viele Momente mit der Organisation. Ja, genau. Genau, die Organisation kriegt natürlich Wind davon, dass dieser ominöse Akai rumlaufen soll und Jin verliert sein Vertrauen in Kier und hat die Sorge, dass Kier Akai nicht umgebracht hat und dort in dieser Nacht wahrscheinlich ein Komplott stattgefunden hat und er es nicht bemerkt hat, weil er ja nur von Weitem in einer Videoaufzeichnung zugucken konnte. Dementsprechend werden auch Korn und Chianti einbeordert. Sie sollen doch diesen Narben-Akai dann bitte umlegen, wenn dieser aus dem Kaufhaus wieder rauskommt. Einer meiner Lieblingsmomente, wo Narben-Akai einfach direkt in das Zielfernrohr von Chianti guckt und sie anlächelt und sie total ausrastet. Und sehr schön ist natürlich auch, dass Subaru Okia, der erste Verdächtige, den wir hier schon hatten, auch wieder mit von der Partie ist. Im zweiten Fall, im Kaufhausfall. Finde ich auch sehr schön, dass dann hier wieder so viele Leute zusammenkommen und dann das eine passiert, das andere und es passiert einfach so viel in diesem Kaufhaus, dass man fast schon die Orientierung verlieren könnte, aber insgesamt ergibt es doch einen roten Faden, nicht nur wegen der roten T-Shirts, die hier eine Rolle spielen. Genau, so viele Leute kommen zusammen, es ist doch immer wieder schön, kommt immer wieder was Tolles bei raus. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass einem irgendwann dieser Fall, den Kogoro zu lösen hat, fast ein bisschen egal ist, weil man ja total gespannt darauf ist, was jetzt als nächstes mit dieser Organisation passiert. Ja, das sehe ich allerdings auch so. Da war mir dann beim Lesen die Handlung draußen mit Kier dann doch irgendwann wichtiger als der Fall mit den roten T-Shirts. Deswegen habe ich den auch nicht mehr so gut in Erinnerung. Es ist ja auch der einzige quasi Highlight-Fall in Anführungszeichen, wie wir sie in der Special Black Edition 1 hatten wir ja nur Highlight-Fälle, da gab es nur die großen Konfrontationen und jetzt hier in diesem Band haben wir mehr von den Aufbaufällen und dieser Kaufhausfall oder beziehungsweise eins der Kapitel heißt auch Stummer Zusammenstoß, so wird er immer auch immer manchmal genannt, ist ja im Prinzip der einzige Highlight-Fall, was wir auch dadurch schon rausgestellt haben, dass hier wirklich die gesamte Organisation zum ersten Mal seit den ganzen Aktionen um das Heido-Zentralkrankenhaus mit Kier wieder mal auftritt, was ja auch mit einer der einzigen Highlight-Fälle ist, neben dem Mystery Train, der danach noch kam. Deswegen nimmt dieser Fall ja auch quasi so eine gewisse Sonderrolle ein. Was mich ein bisschen gestört hat, ist, dass ein Kapitel weggelassen wurde in diesem Fall, nämlich im selben Manga-Band das direkt Kapitel vor dem Kaufhausfall, wo die Detective Boys einen Selbstmord verhindern. Der heißt, das Kapitel hieß, glaube ich, es gibt immer einen Morgen oder der Morgen wird immer kommen. Mit diesem älteren Mann, der sich vor den Zug werfen wollte wegen seiner kleinen Nichte, die eine Operation braucht, mit dem Lotterieticket. Und am Ende sagt er, ich hätte, um das Geld zu beschaffen, hätte ich fast eine Bank überfallen, danke Kinder. Und dann sagen die Detective Boys, Mann, der hat gut reden und wir waren letztens in den Banküberfall verstrickt. Ach ja, Con, übrigens, da war auch unter den Leuten, war auch dieser Mann, der damals in der Busentführung dabei war, war da auch, aber er hatte eine Brandnarbe im Gesicht, wo Con ja das erste Mal erst von Namen Akai erfährt. Er hat ihn ja damals in der Bank nicht gesehen, tatsächlich, im Gegensatz zu Jody. Und dass dieses Einleitungskapitel, was ja in den Kaufhausfall in den Manga-Bänden führt, hier nicht mehr enthalten ist, finde ich ein kleines bisschen schade, weil es eigentlich, ich weiß auch nicht, es war ja nur ein Kapitel, warum man diese Einführung jetzt weggelassen hat, obwohl sie ja eigentlich zu dem Fall gehört. Ja, kann ich mich auch nur anschließen, weil ich erinnere mich, während ich den Fall gelesen habe, erinnert sich ja Conan daran, dass er sagt, ja, Ayumi und die anderen haben erzählt, sie haben neulich in der Bank oder wo sie diesen Namen Akai schon gesehen haben, und da musste ich ernsthaft überlegen, wo war denn das? Das habe ich hier gar nicht gelesen. Na, dann war das wohl in einem anderen Band. Ja, das Kapitel ist tatsächlich auch im Sonderband Kick It Like Conan abgedruckt, aber in diesem Sonderband dann natürlich nicht. Man hätte eventuell vorher nochmal so eine kurze Übersicht oder kurzen Rückblick machen können, aber war hier auch nicht der Fall, sondern einfach wurde man ins kalte Wasser geworfen. Und gerade solche Übergänge wie dann zwischen Kapitel 699 und 700 war es ja da, also der Kapitel davor, finde ich sehr, sehr schön, wenn das so übergeht und man direkt weiß, im nächsten Kapitel wird's spannend mit einem neuen Fall. Das ist für mich Detektiv Conan. Und deswegen haben wir ja auch schon spekuliert, warum die Busentführung an sich in der Sonderakte mit enthalten ist, die ja Akais erster Auftritt war. Und wenn dieser 699 enthalten gewesen wäre, wäre das ja, hätte das ja noch mehr Zusammenhang gesagt, weil die Detective Boys da explizit die Busentführung nochmal erwähnen. Aber so steht das auch so ein bisschen im Raum. Genau, ja. Ja, du hast schon gesagt, am Ende haben wir wieder eine Sonderakte, die Sonderakte 2, wo der Verdächtige der schwarzen Organisation, beziehungsweise Namen Akai, wieder kurz vorgestellt wird. So viel ist über ihn ja nicht bekannt. Das Einzige, was er mag, schwarzen Hut. Fand ich sehr genial, weil er immer so einen schönen schwarzen Hut trägt. Muss er das gleich mögen? Naja, ich mag meine Kleidung auch nicht anhab. Ist ja nicht verwunderlich, sonst würde ich es ja nicht tragen. Ja, und auch wieder 6 kleinere Fälle, die hier nochmal kurz vorgestellt werden. Einige haben wir sogar hier in den Bänden drin. 2 in Black 2 und einmal steht unten drunter Band Fragezeichen, Fälle Fragezeichen. Da wird wohl ein bisschen was noch fehlen. Ist ja aber hier in diesem Band auch zu sehen. Ansonsten, ja, auch wieder eine sehr schöne Fallauswahl. Wie gesagt, ich weiß nicht, warum man den Fall mit der Busentführung hier reingepackt hat aus Band 29 als kurze Rückblende. Ja, bisschen schleierhaft. Ansonsten, so viele Fälle mit dem Namen Akai gibt's ja nicht. Dementsprechend wiederholt und doppelt sich ja sehr viel, oder es wird sehr viel auf Shuichi Akai einfach Bezug genommen. Beziehungsweise es gibt nicht so viele, es gibt schon ein paar Fälle, wo er auftritt, aber das sind aber wirklich die beiden einzigen Fälle, neben dem Mystery Train, die sich ja wirklich auf Namen Akai konzentrieren. Sonst taucht er ja ab und zu mal auf und erscheint vor irgendjemandem und dann ist er schon wieder weg und der Rest des Falls beschäftigt sich nicht mehr mit ihm deswegen. Soweit ich weiß, ist er einmal aufgetaucht, es war aber dann vor Masumi Sera, die ja dann gleich erst kommt, von daher hätte man das wahrscheinlich auch nicht hier mit einbauen können. Das wäre dann vorgegriffen gewesen. Also, ja, und wäre auch nicht so spannend gewesen, dieses Kapitel, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, was sehr mysteriös war in dem Fall, war wieder ein Such-Dich-Bild. Und zwar haben wir in den einzelnen Sonderakten, oder wie nennt ihr das, Kurzakten oder so? Die heißen Sonderakten laut dem Inhaltsverzeichnis. Ja, genau. Und ich meine jetzt halt so bei den kleinen Sachen da. Da haben wir, ist ja immer wieder die Rede von dem Mann mit der schwarzen Kappe. Da ist bei 2 bis 4 und 2 bis 5 ist da jeweils ein Sternchen dran und in 2 bis 6 ist das Sternchen plötzlich weg, aber es wird leider nirgends erklärt, warum dieses Sternchen da ist. Und oder vielleicht wollten die das, weil im Profil steht ja schwarzer Hut und in den Zusammenfassungen schwarze Kappe und vielleicht wollte das irgendwie, weil ich denke mal, dass im Japanischen auch andere Begriffe jeweils verwendet wurden und dass sie das irgendwie aufklären wollten, dass es dasselbe meint. Oder so? Also wir haben ja eigentlich, da wo Band Fragezeichen, Fälle Fragezeichen steht, wir haben ja direkt daneben Black 2, Fall 2, 2. Und das hätte man ja hier eigentlich auch schreiben können. Weil das ist ja haargenau im selben Band. Also es ist ja quasi... Ein paar Seiten vorher. Genau, ist ja quasi gerade eben aber passiert. Aber ist doch zwei Fälle später, oder nicht? Fall 2, 4 müsste es dann sein. Nicht, oder 5? Nee, weil das ja in der Akte 2 gibt es ja nur zwei Fälle. Ach so, aber ja, Fall... Ja, aber Fall 2, 3. Ah, okay, ist dann die Akte gemeint. Genau, also... Die erste 2 steht für die Akte. Das ist sehr verwirrend, ja. Ach so, ich dachte Fall 2-2, aber dann ist wahrscheinlich, meinte damit Akte 2, Fall 2. Genau. Okay, ja. Habe ich es auch verstanden. Das ist sehr verwirrend. Ja, gut. Was mit den Sternchen? Das sind natürlich nur Kleinigkeiten hier, die aufgefallen sind. Ansonsten sind die... Passiert öfter mal. Ist mir auch gerade eben aufgefallen, in der Charaktervorstellung ist bei Wermut in der Beschreibung auch ein Sternchen. Ja, vielleicht soll man die Sternchen suchen in einem Suchspiel von Edmund Magnus. Ja, kann was gewinnen, oder was? Ja. Könnten Sie ein Gewinnspiel draus machen? Sollten Sie mal darauf aufmerksam machen. Wir machen weiter mit der nächsten Akte. Akte 3, zweite Verdächtige. Das ist dann in diesem Fall Masumi Sera. Und die zwei, beziehungsweise drei Fälle sind es diesmal, wird uns jetzt Olli vorstellen. Bitteschön. Ja, es geht halt los. Der erste Fall ist der Einführungsfall von Masumi Sera, ein neuer Charakter, den wir bis dahin noch nicht kennen. Und ja, er wird so eingeführt quasi, dass Ran und Sonoko gerade im Bus sind, zusammen mit Conan, und der Bus ist ziemlich voll. Und dann ist leider in diesem Bus auch ein Grabscher, der Sonoko an den Hintern fasst, und dann dreht sie sich um und dann sieht sie halt, wie ein Junge seine Hand oben hat, und sie hält den gleich für den Grabscher und sagt, ran hier, hau dem einen rein. Und dann beginnt in diesem Bus, fängt ran mit ihren Karatekünsten an, aber der Junge kann halt Jeet Kune Do, und dann kämpfen sie in diesem Bus, also schon mal sehr mysteriös. Und naja, dann wird halt von Conan die Situation aber entschärft, dass nicht dieser Junge der Grabscher ist, sondern halt ein anderer, der dann panisch den Bus verlässt, und dann wird sozusagen so die Situation entschärft, und der neue Junge macht sich gleich mal an Ran heran. Dieses Wortspiel immer. Und dann gehen die halt sozusagen in ein Hotel. Ich weiß gerade nicht, in welches Hotel, aber einer von euch weiß das bestimmt. Nein. Nein, okay, dann mache ich einfach weiter. Ja, weil in diesem Hotel ist nämlich ein Kuchenbuffet, das wollen halt Ran, Sonoko und Conan besuchen, und der Junge, der will halt einfach in diesem Hotel einchecken, weil der hat da ein Zimmer gebucht. Und ja, dann trennen die sich sozusagen am Empfang und wollen zum Kuchenbuffet gehen, und ja, dann kriegt man so im Hotel noch mit, dass wohl in dem Anbau vom Hotel soll es spuken, da soll irgendwie ein herrenloser Rollstuhl durch die Gegend fahren, und alles ist ganz unheimlich. Und ja, wir treffen drei Verdächtige mal wieder, und ja, dann später fällt sozusagen eine Person, fällt vom Dach des Hotels, und ja, dann wird natürlich angefangen zu ermitteln, und der neue mysteriöse Junge stellt sich dann auch als Detektiv vor und ja, beginnt sozusagen mit in dem Fall zu ermitteln. Ja, Megure und Takagi stoßen halt dann auch dazu, und ja, wir geraten sozusagen in einen Showdown zwischen diesen beiden neuen Detektiven und ja, erleben sozusagen, was Masumi Sera, der zweite Verdächtige in diesem Fall, so alles drauf hat. Wobei man natürlich, jeder kennt inzwischen Masumi, das Mysterium, ob sie ein Mädchen oder ein Junge ist, kann jetzt leider nicht mehr so ganz aufrecht gehalten werden. Also das sieht man dann ja auch ganz am Ende von dem Kapitel, wo sie dann neu in die Klasse kommt und einen Rock trägt, und Ran und Sonoko gucken entsetzt, das ist ein Mädchen. Ja, genau, das war halt so, ja, hätte ich gerne aufrecht gehalten, das Mysterium, aber naja. Das ist ja nun ein kleineres Mysterium. Spannend auf jeden Fall, ja, wie Sera sozusagen mit in dem Fall mitmischt. Ja, dann haben wir den zweiten Fall, das Videoportal, wo Sera auch eine zwar eher kleine, aber doch eine erwähnenswerte Rolle spielt. Am Anfang sind wir halt bei Professor Agasa zu Hause, und die Mädchen kochen Curry, und Conan soll für den Professor rausfinden, wie wertvoll diese eine Vase ist, die er mal irgendwo gekauft hat. Ja, dann waren Genta und Mitsuhiko waren halt noch Zutaten einkaufen, treffen vor dem Haus dann auf Masumi Sera, die sie sozusagen ein bisschen ausfragt über den Professor und ja, da denkt man dann da schon so ein bisschen mysteriös, wenn sie Bourbon ist und dann stellt sie Fragen und naja, dann erwähnt sie halt auch Ei, die sie wohl in irgendeinem Video gesehen hat, dass wir dann ja sozusagen mitbekommen, weil der Professor hat ja auf diese Vase aufmerksam gemacht in einem Internetvideo und in den Brillengläsern des Professors ist, wenn man das Video ganz stark vergrößert, ist Ei dort als Spiegelbild zu sehen. Ja, das ist natürlich nicht so besonders toll, weil die Organisation könnte darauf aufmerksam geworden sein. Und Ayumi, die sich dann aufgrund eines Zwischenfalls, den Genta verursacht hat, dann umziehen muss, wird dann später halt auch noch entführt. Und ja, dann geht es darum, Ayumi muss halt gerettet werden. Und der Professor wurde halt in seinem Haus mit einem Elektroschocker betäubt. Und ja, dann geht es darum, Ayumi zu retten. Was dann natürlich auch gelingt, aber dann wird sich halt die Frage gestellt, warum das Ganze passiert ist und wer war der Entführer und ist die Organisation mit involviert. Naja, ihr kennt ja bestimmt alle den Fall, aber es ist auf jeden Fall ja ein sehr schöner Fall und ja, mysteriös und spannend ist es halt auch. Vor allen Dingen am Ende, was ich jetzt auch wieder gerne nicht sagen möchte, was am Ende passiert, weil Sera da eine mysteriöse Rolle spielt. Deshalb gehe ich mal ganz unauffällig weiter zum nächsten Fall. Da sind wir nämlich in einem Detektivwettstreit. Heiji wird nach Tokio beordert, weil sie mit Heiji wurde halt gegenüber auch erwähnt, dass es einen neuen Detektiv gibt, eben Masumi Sera. Und ja, da wollen sie mit ihm dann drüber sprechen. Und Heiji ist am Anfang dann auch geschockt, dass der Junge in der Detektei ein Mädchen ist und dass das Sera ist. Und ja, dann ruft Kazuha Heiji an, weil die ist noch Curry kaufen in diesem einen Curry-Restaurant, was wir alle kennen. Und da ist dann aber ein Mord passiert. Und ja, deswegen gehen dann sozusagen alle dahin. Und Sera schlägt dann vor, weil ja immer noch nicht klar ist, ob nun Heiji oder Shinichi der bessere Detektiv ist, dass die beiden doch den Mordfall jeder für sich lösen sollen. Und der halt den Fall löst, der ist der bessere Detektiv. Ja, so sind wir dann halt in diesem Detektivwettstreit in dem Curry-Restaurant, können mitfiebern, wer denn da der Täter ist. Und ja, auch das FBI ist vor Ort, denn nämlich der gute Andrew Camel, oder André Camel, ich weiß immer nicht, wie man ihn ausspricht, der hat die Leiche entdeckt. Und ja, gegen Ende tauchen dann halt auch noch Jody und James auf, die dann ihn halt vor dem Laden abholen. Und ja, auch Sera reagiert sehr interessiert, als sie erfährt, dass Camel zum FBI gehört, und grinst so ein bisschen verlegen. Also das ist auch sehr spannend, muss man sagen. Sind sehr gute Fälle auch wieder geworden, die halt auch Masumi Sera als Bourbon darstellen könnten. Und durch diese ja Ermittlungsarbeiten und Verdächtigungen, Aufforderung mit dem FBI und so, ist halt ja auch eine sehr interessante Frage, wenn sie Bourbon ist, was sie alles weiß. Und auch ihre Kombinationsgabe wird ja im ersten Fall erwähnt und halt dargestellt, und auch das ist ja ein Markenzeichen von Bourbon. Ja, zum Abschluss dann noch die Sonderakte 3 zu Masumi Sera, die dann eben auch nochmal wie bei Subaru Okiya ihr paar Informationen über sie preisgibt, dass man halt noch ein bisschen mehr über sie erfährt und nochmal die neuesten Fälle sozusagen ja zusammenfasst. Vor allem wie bei Subaru Okiya erzählt sie viel, ganz im Gegensatz zu Sonderakte 2 mit dem Verdächtigen der schwarzen Organisation, wo einfach überall nur unbekannt, ja, Fragezeichen steht. Gut. Da fragt man sich. Bis auf was er mag, schwarzen Hut. Fragezeichen. Ja, genau. Sehr, sehr schön, ja. Ich finde es interessant, dass die Sonderakte hier ein Alter von Masumi Sera angibt, denn das kannten wir ja nicht und ich weiß ja und man weiß nicht, ist das jetzt zutreffend im Manga? Weil zwischen 16 und 17 muss sie sein, weil sie in dieselbe Klasse geht wie Shinichi und Sonoko und so. Sie kann es natürlich faken, aber ich denke mal, das ist ziemlich schwer. Naja, ich meinte eher nicht im Sinne von faken, sondern im Sinne von, ist das jetzt festgelegt, dass sie 17 und nicht 16 ist? Ach so. Oder, weil das wurde im Manga an sich bisher nie geklärt. Nee, seht ihr auch keine Infobox am Anfang ihres ersten Auftritts dabei. Weil Gosho ist ja auch mit genauem Alter manchmal so ein bisschen wankelmütig, wie er das jetzt genau haben will. Ich finde bei der Masumi-Akte tatsächlich die Fallauswahl ein kleines bisschen verwunderlich. Denn hier wurde natürlich der Fall rausgelassen, der direkt auf ihre Einführung folgt, nämlich der Fall der belagerten Detektei, ja. Wo der Typ mit der Bombe da reinkommt, was ja, wie gesagt, es folgt direkt auf Masumis ersten Fall im Hotel und ist quasi wie Masumi das erste Mal in ihrer Mädchengestalt auf Ran und Sonoko trifft und auf Kuro und ihr Interesse an Conan und ihr Interesse an Shinichi teilweise wird da sehr gut dargestellt. Und während die anderen beiden Fälle, das Videoportal und der Curry-Fall, haben zwar auch Masumi-Momente, aber der Fall mit der Detektei ist halt wirklich, das ist halt ein purer Masumi-Fall. Und ich hätte es eigentlich besser gefunden, ich hätte den Curry-Fall nicht mit reingenommen, sondern den in die Sonderakte getan. Und ja, ich habe mich überlegt, welchen Fall weniger schmeiße ich raus für die belagerte Detektei, das Videoportal oder der Curry-Fall. Und ich finde, das Videoportal rauszunehmen, da kommt Subaru ja auch vor im Videoportal. Das stimmt, und ja. Und es gibt allgemein mehr Schrecken vor der schwarzen Organisation, weil Aya denkt, dass die was damit zu tun haben könnte, dass diese beiden, die Ayumi gekidnappt haben, eben Jin und Wodka sein könnten. Und deswegen hätte ich den eher drin gehabt. Zudem finde ich auch, dass das Ende vom Videoportal, wo Masumi ja mysteriös ist, besser ist als das Ende von dem Curry-Fall, weil dieses Ende ja auf einen Heiji-Fall überleitet und dieser Cliffhanger in so einer Special Black Edition irgendwie nicht so gut ist, weil der wird auch nicht aufgelöst. Soweit habe ich noch gar nicht gedacht, aber was ich schön finde an dem Curry-Fall ist, dass das FBI mit dabei ist und dass man hier auch die alle Mitglieder des FBIs mal wieder zu Gesicht bekommt und auch dieses Mysterium zwischen James Black und Masumi Sera, dass er sie offenbar irgendwoher kennt. Das finde ich halt sehr schön, während beim Videoportal, naja, aber ich weiß auch nicht, ob dann dieser Fall mit der belagerten Detektei so viel besser gewesen wäre. Wäre, glaube ich, auch noch ein Kapitel länger gewesen als die anderen, sondern nämlich 4. Ist halt alles schwierig. Man hat, glaube ich, es gibt da sehr viele Fälle, wo Masumi Sera eine gewisse Rolle spielt, aber so wirklich richtige Fälle mit ihr gibt's dann ja auch nicht, wo man sich so drauf festlegen könnte. Finde ich. Ich finde, das ist irgendwie so, als hätte man bei Subaru Oki hier den Papierfliegerfall rausgelassen und stattdessen den Fall, wo er mit dem explodierten Auto, wo er am Ende das Benzin für Wasser austauscht. das ist schon ein bisschen hochgegriffen. Aber ich meine, das ist halt ein purer Masumi-Fall. Der ist auch wichtig für die Etablierung ihres Charakters. Und ich finde schon, dass der in dem Masumi-Block hier in die Akte gehört hätte. Mehr als der Curry-Fall. Ja. Aber wir haben hier schon immerhin 3 Fälle. Von mir aus hätten es auch nur 2 Fälle sein können mit den beiden. Mit Einführung und belagerte Detektei. Und den Rest dann in die Sonderakten. Wo ja sowieso schon das mit James Black und so, das ist ja sowieso schon in der Sonderakte auch nochmal drin. Und dafür sind die Momente im Curry-Fall jetzt auch nicht so mannigfaltig, dass man sie nicht einfach nur in den Sonderakten hätte lassen können. Während die belagerte Detektei ja wirklich in viel mehr Aspekten auf Masumi ihren Charakter und ihre Verhältnis zu anderen Charakteren. Ja, okay. Genauso wie das Videoportal mit dem Bild von Ai, was sie erblickt und was sie daraus schlussfolgernd damit anstellt. Ich muss sagen, wenn man die Szene mit James Black und Sera tatsächlich in die Sonderakte gepackt hätte, dann hätte man den Fall auch tatsächlich rauslassen können, jetzt wo du das so sagst. Ist ja im Prinzip drin. Ist es ja eigentlich, weil du siehst im Video, das Videoportal. Sonderakte 3.5. Ach, war die mit drin? Und ja, guck mal. Der Curry siehst du auch. Okay, hat sich geklärt. In 3.5 ist dieses HFBI also und mit James, wo er sie auf dem Handy sieht. Es sind so viele Sonderakten, man kommt ganz schnell durcheinander. Aber recht hast du, dann könnte man den ganzen Fall eigentlich rauslassen, aber jetzt ist er abgedruckt. Beschweren wir uns nicht über neue extra Fälle hier, die hier abgedruckt sind. Also ich habe den Fall der belagernden Detektei vermisst. Würde ich dir jetzt zustimmen? Vermisst habe ich ihn nicht, aber zustimmen würde ich dir jetzt im Nachhinein schon. Tatsächlich. Ja, also ich muss sagen, ich habe mich halt auch gefragt im Nachhinein. Ich habe gerade halt die beiden Fälle gelesen und jetzt kriege ich nochmal Zusammenfassung in den Sonderakten. Also hat mich ein bisschen gewundert, dass man sozusagen, weil man die Fälle ja gerade erst gelesen hat, ne? Ja, vielleicht sind das aber auch einfach nur so wichtige Dinge. Okay, das sind hier die wichtigsten Stichpunkte. Erinnere dich daran, falls es irgendwann mal in einem Band 3 weitergeht, dass du auf jeden Fall die Dinge noch im Kopf hast. Man muss aber natürlich auch sagen, man muss sich ja auch auf wenige Bände beschränken, denn Masumi Sera ist ja in Band 73 jetzt erstmal aufgetreten und Toru Amuro kommt dann ja direkt in Band 75 schon. Das heißt, man hat hier quasi nur 2 Bände, wo man die besten Masumi-Fälle raussuchen muss. Das ist ja bei zum Beispiel Subaru auch ja nicht so, da hatte man ja mehr Zeit, na trotzdem die Fälle am Anfang genommen. Naja, okay. Naja, nee, man hat ja nicht so viel Zeit, weil der mit Namen Akai, das kommt ja schon dann in Band 65, 67 rum. Ja, okay, hast recht, auch da wieder. Trotzdem kommen wir in Sonderakte 3 dann leider nicht um einen kleinen Textfehler rum. Und zwar eben das, was wir schon angesprochen hatten, das Kapitel mit Sera mit dem Videoportal. In der kurzen Zusammenfassung, da fehlt der Anfang. Wenn wir anfangen, das zu lesen, steht da Video von Professor Agasa und besucht ihn daraufhin prompt zu Hause. Müsste eigentlich irgendwie so ein Einleit so, als Sera das Video vom Professor gesehen hat oder so irgendwie, also der Satzanfang fehlt doch da irgendwie. Da fehlen ein paar Worte wahrscheinlich, irgendwo untergegangen hat die Organisation, oder Kaito Kid hat sie geklaut, kann auch sein. Ja, machen wir dann weiter mit der nächsten Akte, die letzte Akte, Akte 4, der dritte Verdächtige, ist eigentlich der vierte insgesamt, aber okay, hier der dritte Verdächtige, nämlich Toru Amuro, und den wird uns jetzt Lasse kurz vorstellen. Genau, im ersten Fall, Toru Amuros Einführungsfall, begleiten wir Conan, Ran und Kogoro auf die Hochzeit eines ehemaligen Klassenkameraden von Kogoro, der jetzt quasi vor seiner Hochzeit den quasi Junggesellenabschied bzw. Hochzeitsabend feiert. Und bei dieser Feier ist in einem Restaurant namens Sunday Reno, sehr clever, auch ein Kellner dabei, der sich erst etwas tollpatschig anstellt und sich hinterher relativ schnell als Privatdetektiv Toru Amuro herausstellt, der angeheuert wurde, um die Hintergründe von dem Freund von Kogoro, die Hintergründe genauer zu checken, nämlich wurde er angeheuert von der Verlobten von Kogoros alten Kumpel. Die besagte Verlobte, es wird dann in ihrem Auto umgebracht, das Auto explodiert und sie stirbt, und jetzt geht es darum, den Täter zu ermitteln. Und natürlich kommt erstmal Toru Amuro auch in Verdacht, weil der angetrunkene Verlobte ihn verdächtigt, der Verdächtige selbst und noch ein weiterer Privatdetektiv, der wiederum vom Verlobten männlicherseits angeheuert wurde. Und in den Irrungen und Wirrungen entpuppt sich Toru Amuro, als sehr kompetenter Detektiv, der dann aber am Ende den Fall auch nicht aufklären kann, weil Conan als schlafender Kogoro mal wieder schneller ist. Und beeindruckt von Kogoro heuert Amuro am Ende, der inzwischen jetzt Kellner im Café Poro ist unter der Detektei, auch bei Kogoro Mori an als Lehrling, was dieser zuerst ablehnt, aber dann bietet ihm Amuro eine ordentliche Tutorensumme an, für jeden Fall. Und da sagt Kogoro mit Yen-Zeichen im Gesicht, oh ja, du wirst sofort jetzt mein Lehrling. Danach geht's ohne Umschweife weiter mit gleich dem nächsten Fall, der auch in den Original-Manga-Bänden direkt auf Toru Amuros Einführungsfall folgt, nämlich das Treffen im Restaurant Columbo. Conan hat für Kogoro eine Website eingerichtet, für die Detektei, und darüber gibt es einen neuen Auftrag, der die Gruppe um Toru Amuro, Kogoro, Ran und Conan in einen alten Fall mit Banküberfall und Juwelenraub verstrickt. Ein 5-Kapitel-Fall, in dem neben Toru Amuro auch wieder Masumi Sera und Subaru Okiya auftreten. Das Ganze spitzt sich zu, als Conan im Laufe des Falls entführt wird und quasi alle drei Verdächtigen, Bourbon-Verdächtigen, ihm hinterherjagen, und gipfelt dann in einer Szene auf dem Highway, an dessen Ende Wermut Bourbon anruft und jeder der drei Verdächtigen gleichzeitig ebenfalls telefoniert, sodass wir offiziell am Ende feststellen, einer von den dreien ist Bourbon. Aber die Frage, mit der wir dann auch aus der Special Black Edition 2 entlassen werden, ist: Wer der drei ist denn jetzt genau Bourbon? Ja, 2 sehr schöne Fälle. Toru Amuros Einführungsfall hat ja auch durch gerade die Auflösung des Falls eine Sachverhalt, der in Detektiv Conan nicht so häufig vorkommt. was ja deswegen ein sehr prägnanter Fall auch tatsächlich war. Und natürlich das Nocturne der Detektive, der zweite Fall, ein 5-Kapitel-Fall, in dem highlightarmen Bourbon-Arc mit eins der Highlights und quasi am Ende der offizielle Kickoff, wo endgültig beziffert wird, so diese drei sind jetzt unsere Verdächtigen bis zum Mystery Train, der hier am Ende nach der Sonderakte, die mal wieder sich mit Toru Amuro beschäftigt, auch im nächsten Special Black Edition 3 Band den Mystery Train ankündigt und die Auflösung des Mysteriums, wer von den dreien ist denn nun Bourbon. Genau, ja. Ich finde auch wieder zwei sehr schöne Fälle, die man sich ausgesucht hat. Ich denke mal, hier könnte man es nicht besser machen. Sein Lasse wird mich gleich belehren. Ja, auf jeden Fall. Nee, es geht auch nicht. Es geht, wie gesagt, auch nicht anders. Ich meine, wir haben Toru Amuros Einführung und gleich danach kommt eben dieser Fall, wo am Ende die drei als Bourbon, wenn man den rauslassen würde, das wäre krank. Okay, habe ich. Ja, hast du recht. Ja, der Einführungsfall finde ich tatsächlich, das ist meiner Meinung nach der beste Einführungsfall für die drei Verdächtigen, die es hier gibt. Also mag ich noch mehr als den Okia und den Cera-Einführungsfall. Der von Naben Akai steht natürlich ein bisschen außerhalb, weil auch nicht wirklich... Ja, zählen wir den mal nicht dazu. Ne? Ja, der ist auch kein wirklicher Bourbon-Verdächtiger demnach. Ja, den Einführungsfall finde ich sehr schön, hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Und der Fall mit dem Nocturne der Detektive ist atemberaubend toll. Gibt natürlich wenig Aufschluss am Ende, sondern einfach nur endet der ganze Band oder der ganze Fall natürlich auch damit, dass die Frage im Raum steht, wer denn jetzt wirklich Bourbon ist. Und ich finde, wenn man den Band bis zum Ende gelesen hat, spannender kann man es eigentlich nicht machen. Und man will unbedingt weiterlesen mit Part 3, der dann ja im August kommt. Also wirklich grandios und der beste Abschluss, den man sich hätte aussuchen können, dass die drei Detektive, Detektive sind es auch, aber die drei Verdächtigen, die hier vorgestellt wurden im Laufe des Bandes, dass die jetzt quasi zum Abschluss nochmal so in der direkten Konfrontation aufeinandertreffen, okay, erst indirekt, aber dann quasi direkt als Bourbon-Verdächtige betitelt werden, das macht das Ganze nochmal zum absoluten Highlight und besser hätte man diesen Band meiner Meinung nach nicht abschließen können. Ja, wobei ich finde, also das ist ein genialer Cliffhanger, definitiv für den nächsten Band. Aber ich hätte es jetzt auch nicht schlimm gefunden, wenn am Ende noch rausgekommen wäre, wer Bourbon wirklich ist, weil es fängt ja von Anfang an eben in diesem Band an, dass du dich die ganze Zeit fragst, wer Bourbon ist, und in so einem fetten Sonderband kommt das einfach die ganze Zeit nicht raus. Das heißt, wäre das jetzt da zum Schluss dann auch noch rausgekommen, hätte ich nichts dagegen gehabt, aber so mit dem Cliffhanger ist es auch nicht schlecht, wenn man auch bedenkt, dass der nächste Band ja gar nicht so weit von uns entfernt ist. Aber das Problem ist, glaube ich, dass die sich halt davor standen, wir wollen jetzt hier zwei Sonderbände füllen in Japan. Und so viel ist nun wirklich nicht passiert. Das Ding ist, wenn wir hier noch Bourbon reinhaben, dann müssten wir den Mystery Train im Prinzip nochmal reinnehmen. Also einen 7-Kapitel-Fall. Und vermutlich auch den Fall davor, wo die Mystery... Train Pass Ringu, wie es ja im Japanischen heißt, wo die eingeführt werden wahrscheinlich auch, und das sind nochmal 10 Kapitel extra, die man hier noch irgendwo hätte reinquetschen können müssen, und dann hätte man eben ein paar Fälle rausnehmen müssen von den anderen Verdächtigen, um dafür Platz zu machen. Deswegen glaube ich eher, dass die Japaner sich gedacht haben, gut, wir nehmen jetzt einfach den kompletten Aufbau, nehmen uns dafür Zeit und dann das gesamte Payoff dann im nächsten Band. Weil das Ding ist, das ist ja auch der gesamte Unterschied von Special Black Edition 1 zu Special Black Edition 2. Special Black Edition 1 ist ein Highlight-Fall. Da haben wir nur die Brecher-Konfrontation. Und in diesem Band ist es wirklich alle die Fälle, die in Special Black Edition 1 rausgelassen wurden quasi, die Aufbaufälle, das Setup, ist hier alles mit drin. Und das ist eben der prägnanteste Unterschied, den man sich auch klar machen muss, wenn man die Special Black Edition 2 kauft, dass es nicht unbedingt dasselbe ist, was man aus der Special Black Edition 1 gewohnt ist oder was man davon vielleicht erwarten würde. Genau, du bist ja schon mit der abschließenden Bewertung des Bandes. Möchtet ihr noch Worte verlieren zu den beiden Amuro-Fällen? Man kann eigentlich nichts dazu sagen. Also das ist auf jeden Fall sehr schön, dass es halt prägnant ist und dass man, was mir auch damals in den normalen Bänden sehr gefallen hat, dass man diesmal direkt gleich auf den Punkt gesagt kriegt, hier einer der drei ist es diesmal. Da wird man nicht offen mit einer Frage stehen gelassen, also, sondern es, ja, doch schon, aber es wird halt nicht gesagt, der könnte und vielleicht er, aber vielleicht auch nicht, sondern es wird direkt gesagt, hier einer der drei ist es. Genau, also man kann sich sicher sein, es kommt nicht in einem nächsten Band noch ein vierter dazu. Wir haben ja quasi vier, sind aber im Endeffekt ja nur drei, die hier dann wirklich zur Diskussion stehen am Ende. Ja, schön auch, dass Wermut am Ende nochmal zu sehen ist. Ja, ansonsten würde ich tatsächlich übergehen. Lars hat ja schon angefangen mit der abschließenden Bewertung des gesamten Sonderbands. Und ich muss mich da auch eigentlich anschließen. Ich finde die Special Black Edition Part 2 ist zwar anders als der erste Sonderband, aber steht dem ersten Sonderband nicht wirklich in keiner Weise nach. Im ersten hat man natürlich, ist natürlich so, dass es viel schneller vorangeht, dass die Fälle viel brisanter sind, wenn man den Band liest, den ersten Sonderband. Ich weiß noch, als ich ihn damals gelesen habe, ich war wirklich die ganze Zeit am Zittern gefühlt und war wirklich sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich wusste es schon, aber jetzt alles aufeinander gefolgt zu haben von den wirklich, wirklich spannenden Fällen, das ist sehr schön. Der zweite Sonderband, der hat zwar nicht diese Kracher-Momente, Lass hat ja schon gesagt, das war eigentlich nur der Kaufhausfall, der wirklich prägnant war, und vielleicht der letzte Fall kann man auch noch eventuell dazu zählen, wenn man gnädig ist. Ansonsten hat man natürlich sehr viel Aufbau mit dabei. Aber ich finde auch, das macht den Band gerade so gut, denn während der Bourbon Arc, das sind ja mittlerweile schon, ich glaube, es waren von Band 60 bis jetzt der letzte Fall war aus Band 76, also 17 Bände, die hier in ein Sonderband zusammengefasst wurden. Da finde ich sehr schön, dass man hier die wichtigsten Fälle rausgegriffen hat, die aneinander gepackt hat, dass man quasi den ganzen Bourbon Arc nochmal rekapitulieren kann, wie das denn passiert ist. Und wir wissen, wir haben es jetzt nicht gesagt, aber wir wissen natürlich alle schon, wer Bourbon ist. Und dementsprechend kann man die ganzen Kapitel auch nochmal mit einer anderen Sichtweise eventuell lesen und hier vielleicht neue Eindrücke gewinnen, die man vorher nicht hatte. Und das finde ich auch sehr schön. Also ich möchte hier meine volle Bewertung abgeben. 5 von 5, was auch immer, Punkten gebe ich hier. 5 von 5 alles, Sonderbände. Da schließe ich mich an, und ehrlich gesagt, auch wenn sie anders sind, ich hätte mir fast eher gewünscht nach dem Lesen dieses Bandes, dass die erste Special Black Edition auch mehr so gewesen wäre. Dass die erste Special Black Edition, dass man die vielleicht auch gesplittet hätte, das heißt, und dass das jetzt wäre dann quasi dritte, aber dass man mehr von den Aufbaufällen für die großen Kracher mit reingenommen hätte. Oder auch zum Beispiel sowas wie der Tequila-Fall, der ja auch rausgefallen ist. Oder der Bombenanschlag auf den Shinkansen. Dass man einfach mehr von den kleineren relevanten Fällen und den Aufbaufällen reingenommen hätte. Und dann die erste Special Black Edition, wo man ja wirklich durch die erste Hälfte von Con quasi, durch die ersten 59 Bände im Prinzip, quasi durchgerannt ist. Hätte ich mir jetzt im Nachhinein gewünscht, dass die vielleicht auch mehr wie die Special Black Edition 2 ist. Weil ich das ehrlich gesagt bevorzuge, dass es nicht nur die Highlights sind, sondern eben auch die Aufbaufälle, weil es dann eine etwas gesamtere quasi Zusammenfassung der Handlung ist, als nur die Klimaxe der einzelnen Geschichten. Und deswegen würde ich auch 5 von 5 Punkten für die Special Black Edition 2 vergeben. Ja, also ich würde mich in meiner Bewertung Lasse anschließen. Ich hätte es cool gefunden, wenn die erste Special Black Edition wirklich so gesplittet gewesen wäre, dass man echt alle Fälle mit der Organisation drin hat, weil dann hätte man wirklich ganz am Ende, wenn die Serie mal abgeschlossen ist, so eine Short-Version von der Serie, die du irgendeinem geben kannst, der sagt, hey, ich habe das Conan noch nie gesehen, interessiert mich, und du gibst ihm nur diese Special Black Editions, dann findet er das bestimmt total cool. Also es wäre wie so ein eigener Anime, und es würde mich nicht wundern, dass 10 Jahre nach Abschluss der Serie sowas überhaupt jemals rauskommen wird. Quasi so ein, wie bei Dragon Ball Z Kai, jetzt genau. So ein Detektiv Conan Kai oder wie, ja, so in etwa. Genau. Das ist es ja im Großen und Ganzen, ja. Das wäre cool gewesen. Also bisher sind beide so oder so meine Lieblings- Special Editions, von daher würde ich echt beiden 5 von 5 schwarzen Hüten geben. Na verdammt, das wollte ich Hüte. Machen. Mann, no. Ja, aber trotzdem kann man sich da nur anschließen. Also ich meine, allein vom Preis-Leistungs-Verhältnis hier hat man hier wieder eine super Geschichtssammlung, und ich allein habe, glaube ich, schon 4 bis 5 Stunden damit verbracht, das alles am Stück zu lesen. Also da ist man auf jeden Fall mit gut bedient, und ja, die Fälle an sich über Bourbon eigentlich, also es ist eigentlich ja weniger mit der Organisation, sondern eher so der Bourbon, aber Bourbon gehört zur Organisation, also passt doch wieder alles zusammen. ist halt ein Sonderband speziell eigentlich, der sich um Bourbon dreht und ja, also ja, kann man eigentlich nicht viel Schlechtes zu sagen. Was es an Anmerkungen gab, haben wir gesagt, habt ihr gehört. Aber trotzdem auf jeden Fall hier eine klare Kaufempfehlung von der Spannung her, vom Preis-Leistungs-Verhältnis her, vom Sammlerwert her. Man hat die wichtigsten Fälle sozusagen von Conan. Neben der Special Black Edition hat man schon einen ordentlichen Teil der Serie zusammengesammelt im Regal. Schon mit zwei Bänden allein anstatt mit, wie viel haben wir jetzt, 90, 91? Ich weiß es gar nicht. Ach, es ist schon so viel und es macht trotzdem immer noch Spaß, es alles zu lesen. Und es hat mir trotzdem sehr gefallen, halt auch die alten Fälle mal wieder zu lesen, weil das ja schon so lange her war. Und auch was Philipp angesprochen hat, ist, dass man jetzt ja ein ganz anderes Wissen hat, wenn man die Serie aktuell verfolgt und dann die alten Fälle nochmal sieht und dann diese anderen Gesichtspunkte und denkt, ah ja, das wusste ich damals gar nicht, dass das so ist. Und ja, also auf jeden Fall absolute Kaufempfehlung von mir. Kauft euch den Band gerne über den Wikishop, daraufhin wird Philipp gleich verweisen. Und dann schließe ich mich allen an und gebe hier 5 von 5 schwarze Sterne. Ja, ich möchte vorher noch kurz auf das Preis-Leistungs-Verhältnis zu sprechen kommen. Du hattest das kurz schon angerissen. Wir haben diesmal hier 31 Kapitel, paar Kapitel mehr als in der ersten Special Black Edition. Dafür waren die Kapitel in der ersten Special Black Edition aber teilweise ein bisschen länger. Zum Beispiel das erste Kapitel ist natürlich länger als die aktuellen Kapitel immer. Wir haben hier 31 Kapitel für 6 Euro. Und ich meine, normaler Detective Conan Band hat in der Regel 11 Kapitel. Also haben wir fast 3 ganze Detective Conan Bände für nur 6 Euro. Da müsste man im Regelfall 19,50 Euro hinblättern und hier nur 6 Euro. Und dafür noch so viel handlungsrelevante Kapitel. Also, ja, ich hatte schon gesagt, man sollte sich den Sonderband auf jeden Fall kaufen. Aber natürlich auch nur, wenn man die Special Black Edition 1 hat. Ansonsten kann man hier vielleicht nicht so viel mit anfangen. Ja, würde ich allen empfehlen, hier zuzuschlagen. Nach der Special Black Edition 1 dann auch die Special Black Edition 2 zu kaufen. Genau, und dann sind wir auch schon am Ende des heutigen Podcasts angekommen. Ich hoffe, ihr hattet viele neue Eindrücke bekommen. Ich möchte mich ganz besonders noch bei Egmont Manga bedanken für die Bereitstellung eines Bandes, dass wir auch schon vorab darüber berichten konnten. Ihr habt das vielleicht schon gesehen auf conannews.org. Vielen, vielen Dank noch an das Egmont Manga-Team dafür. Ja, ich verweise noch auf unsere Kontaktmöglichkeiten. Ihr könnt uns finden im ConanWiki, conanwiki.org. Da findet ihr auch weitere Informationen zu diesem Sonderband. conanforum.org, da könnt ihr auch über diesen Sonderband diskutieren und noch über alles weitere diskutieren. Conannews.org, da findet ihr unter anderem unsere erste Meldung zu diesem Sonderband und weitere Meldungen. Twitter.com/Conannews, Facebook.com/Conannews, Instagram.com/Conannews und YouTube.com/Conannews sind wir zu finden. Und auf iTunes könnt ihr unseren Podcast auch hören, da sind wir als Conancast zu finden. Gerne kostenlos abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt, dann verpasst ihr keine neuen Ausgaben mehr. Ja, ich bedanke mich nochmal fürs Zuhören, sage Tschüss. Bleibt sicher, lies diesen Sonderband und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, viel Spaß beim Lesen. Ja, macht's gut und achtet auf die Krähen am Himmel.